Bitişen. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Yücel. Ich bin der diensthabende Arzt. Möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Wie heißen Sie nochmal? Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ja, mein Name ist Yücel. Ah, okay, alles klar. Ja, Herr Yücel, fangen Sie an. Ja, bevor wir zu Ihren aktuellen Beschwerden kommen, möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Kilian. Kilian Max. Max, das ist weibliche oder männliche Name? Max ist immer ein männlicher Name. Aber Kommt von Maximilian. Max Nachname, oder? Max ist der Vorname und Okay. Kilian. Also eigentlich sind beides Vornamen, aber ich habe jetzt so gesagt, fertig. Kilian ist der Okay. Nachname. Könnten Sie bitte das Kilian buchstabieren? Das Kilian sagt man nicht. Könnten Sie bitte Kilian buchstabieren, ohne das? Okay. Ja, Könnten Sie bitte könnten Sie? Kilian buchstabieren? Genau, immer so sagen. Kilian. Kilian, okay. Okay, Herr Kilian, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Oh, habe ich mir 1900, 78. genau, ja, 1978. Ja, 1. Mai 1978. 1. Mai, okay. Darf ich fragen, wie viel Sie wiegen und wie groß Sie sind? Ich bin 1,80 groß und wiege 80 Kilogramm schwer. Okay, Herr Kilian, was führt Sie zu uns? Bir saniye lütfen. Çok özür dilerim. Aküsü bitmek üzere. Onu bir ayarlayayım hemen. Okay. Also, ich geboren. 1,80 groß und 80 Kilogramm schwer. Was führt Und Sie zu uns? Herr Max, Herr Kilian. ich bin bewusstlos geworden. Wann sind Sie bewusstlos geworden? Bitte? Wann Ja, sind jetzt, Sie? deswegen bin ich gekommen. Also, ich bin heute bewusstlos geworden. Und dann hat man den Rettungsdienst gerufen und jetzt bin ich hier. Okay, ungefähr wie viele Minuten vorher sind Sie bewusstlos geworden? Wie meinen Sie das? Ungefähr wie viele Minuten vorher? Wann Ja, sind Sie bewusstlos geworden? Wann? wann sind Sie? Nicht wie viele Minuten, das ist türkisch. Wann sind Sie bewusstlos geworden oder wann ungefähr um wie viel Uhr sind Sie bewusstlos geworden? Das wollen Sie wissen, ne? Ja, ich würde gerne Genau. wissen. Wann Genau, sind alles gut. Sie? Wann sind Sie? Genau, um wann ungefähr sind Sie bewusstlos geworden? Ungefähre Uhrzeit. Also ungefähr. Stunden. Ungefähr vor 2 Stunden bin ich bewusstlos geworden. Okay, ungefähr vor 2 Stunden sind Sie bewusstlos geworden. Haben Sie etwas bemerkt, was diesen Fall ausgelöst hat? Ob ich etwas gemerkt habe, bevor ich bewusstlos geworden bin? Ja. Ob ich etwas bemerkt habe, ich weiß, was Sie meinen. Zum Beispiel ist Ja, Ihnen. ich habe Schwindel gehabt. Schwindel. Okay. Ist Ihnen schwarz vor Augen gewesen? Daran kann ich mich nicht erinnern, dass mir schwindelig war. Und dann weiß ich nur, dass ich bewusstlos geworden bin, dass ich aufgewacht bin. Da war ich schon, quasi lag ich schon auf dem Boden im Garten. Ich habe vorher Gartenarbeit gemacht. Und dann bin ich bewusstlos geworden. Plötzlich. Okay. Haben Sie im Garten gearbeitet? Wahrscheinlich haben Sie unter Belastung gehabt, oder? Bitteschön. Okay. Haben Sie Ich habe keine Symptome gehabt vorher. Ich habe Okay, haben Sie vor dem Anfall keine Symptome gehabt? Schwindel. Mir war schwindelig, Aber aber ich. außer schwindelig haben Ja. Sie nichts bemerkt. Was meinen Sie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, Kribbeln. Nein. Okay, Aber Schwindel. ist Schwindel plötzlich aufgetreten oder hat Schwindel zunehmend gesteigert? Nochmal. Hat sich Schwindel zunehmend aufgesteigert oder gesteigert? Zunehmender aufgesteigert, ich ist der eines, ja. Zugenommen oder hat sich das gesteigert mit der Zeit? Das, beides zusammen kann man nicht nehmen. Okay. Oder man kann sagen, ist der Schwindel plötzlich aufgetreten? Ist der Schwindel plötzlich aufgetreten oder hatten Sie plötzlich Schwindel? Oder ist der Schwindel plötzlich aufgetreten? Und oder hatten Sie schon Schwindel längere Zeit und hat sich das mit der Zeit gesteigert? So meinen Sie das, ne? Ja, das meine ich. Genau. Ich habe schon lange Schwindel, ja. Das ist nicht neu. Seit Immer wann wieder haben Sie mal. Kommt und geht. Schwindel? Ich habe lange. Ich habe das schon seit Jahren. Seit Jahren. Der Hausarzt hat gesagt, das könnte von meiner Wirbelsäule kommen. Okay, haben Sie Wirbelsäule-Probleme? Ja, so am Hals habe ich Probleme. Am Halswirbel habe ich Probleme. Was für Beschwerde haben Sie beim Halsbereich, im Halsbereich? Jetzt nicht, aber ich habe manchmal Schmerzen im Halsbereich. Okay, Sie haben manchmal Nackenschmerzen, oder? Ja. Okay. Ist Ihnen bestimmte Diagnos bekannt? Bitte? Ist Ihnen bestimmte Diagnose bekannt? Ja, mit diesen Nackenschmerzen. Ich meine, Hals, Wirbelsäule, Bandscheibenvorfall oder Muskelschmerzen oder irgendwelche Krankheit Okay, bei ist Ihnen sind bekannt. okay. Sind bei Ihnen an der Wirbelsäule bestimmte Erkrankungen bekannt, kann man sagen? Ist an der Wirbelsäule was bekannt an Erkrankungen an der Wirbelsäule? Oder man kann sagen, ist das abgeklärt worden? Ist das schon mal abgeklärt worden, die Beschwerden an der Wirbelsäule? Ja? Okay. Ist das schon mal abgeklärt? Wurden damals eine Diagnose festgestellt, möglich? Bitte schön. Okay, Schulter kalmıştık. Sind bei Ihnen irgendwelche, ist bei Ihnen etwas an der Wirbelsäule bekannt oder ist das schon mal abgeklärt worden? Ne? Ja. Genau. Alles gehört. Alles wieder da war. Jetzt Geldi mi höre ich. gene? Jetzt höre ich ja. Geldi mi? Ya. Ya. Neyse, görünmek önemli değil. Görüyorsunuz, duyuyorsanız yeterli. Ya Gidiyor, internette richtig. sıkıntı var bugün. Tamam hocam. Kasma bitti Tuğba. Televizyonu kapatır mısın? O interneti bir kapat. Ya onunla alakası yok Kapat. anne. Evet. Kapat Alakası var, bakayım. alakası var. Ne kadar çok interneti kullanırlarsa şey hocam buraları sileceğim ben yayınlarken. Bu konuşmaları sileceğim. Tamam. Kapattık, tamam şimdi. Okey. Neyse, görünmesem de önemli değil. Yeter ki sesimi duyuyorsunuz, değil mi? Hocam bugünkü vaka çok güzel. O yüzden dört gözle bekliyoruz ne çıkacak diye. Okay, alles klar. Und dann? Nein, an der Wirbelsäule, ehrlich gesagt, ist abgeklärt worden. Da ist nichts bei rausgekommen. Okay, erinnern Sie sich daran, wie viele Minuten hat ihre Schwindel gedauert? Mein Schwindel oder die Bewusstlosigkeit? Was meinen Sie? Ja, zuerst meine ich ihre Bewusstseinverlust. Ja. Also was meinen Sie jetzt? Wie lange der Schwindel angehalten hat, haben Sie gefragt, oder meinen Sie die Bewusstlosigkeit? Ja, wie viele Minuten hat ihre Bewusstlosigkeit gedauert? Angehalten. Wie lange hat es angehalten oder wie lange hat es gedauert? Kann man beides sagen, ist egal. Okay, meine Bewusstsein weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Ist Ihnen ich jemand glaube dabei? ungefähr wohl 5 Minuten. 5 Minuten. Haben Sie nach diesem Anfall Muskelschmerzen oder Zuckungen oder Zungenbiss bemerkt? Danach meinen Sie? Ja, danach, nach dem Unfall. Nein, Zungenbiss haben die vom Rettungsdienst, der Notarzt hat auch sofort in meinen Mund reingeguckt und er hat gesagt, ich habe keinen Zungenbiss. Okay. Und Muskelzuckungen und so, Muskelschmerzen hatte ich danach auch nicht. Aber ich Okay. habe noch ein bisschen Schwindel. Haben Sie ungewollt während dieses Anfall ungewollt Wasser gelassen? Ob ich eingenässt habe? Ja, Eingelassen. richtig. Eingelassen. Aufzugsklappt macht der Mac. Einnässen, ne? Ja. Haben Sie eingenässt? Nein, habe ich nicht. Eingenässt. Okay. Haben Sie haben Sie im Krankenwagen einige Medikamente bekommen? Im Krankenwagen Medikamente. Nein, Infusion. Wahrscheinlich Infusion. Infusion, nur Infusion. Nur Infusion, Flüssigkeitsinfusion. Okay, Sie haben seit einem Jahr Schwindel. Deswegen sind Sie schon mal beim anderen Arzt gewesen. Hab ich gesagt, seit einem Jahr? Habe ich seit einem Jahr gesagt? Ja, Sie haben seit einem Jahr Schwindel, Ah, aber okay. deswegen sind Sie Länger. bei. Aber wissen Sie was? Ich habe noch länger Schwindel. Ich habe bestimmt 3 Jahre schon Schwindel. Nein. Ich Okay. habe das schon sehr lange. Es kommt und Okay. geht, immer wieder mal. Okay. Ist die Schwindel wie Karussell oder anderes? Was anderes? Fühlen Sie sich im Karussell? Oder sie sind stehen, aber die anderen Dinge außer umgehend bei ihnen Also wie im um Aufzug, herum. ob ich wie im Aufzug oder wie im Karussell? Ja, welche ist bei Ihnen Damit wir es bekannt? nochmal Karussell und das andere? Schwankschwindel, ne? Schwankschwindel, ja. Schwankschwindel, Karussell. Schwankschwindel. Schwanken. Karussell, ob sich alles dreht oder ob es so schwankt, ne? Das wollen Sie wissen. Ja, ich hole Drehschwindel, wieder ein das ist, bisschen. ich glaube, es ist wie so, als ob ich alles drehen würde dann, wenn ich Drehen. Schwindel habe. Aber ich weiß es nicht genau, weil das weiß ich nicht. Ich habe mich schon an den Schwindel gewöhnt, aber ich glaube, es ist so ein Drehschwindel. Drehschwindel, okay. Ist Ihnen Herzkrankheit bekannt? Ich Wie habe kein Herz, nein, bis jetzt Bluthochdruck nicht. oder blutniedrige Druck? Nein, nein, ich nehme Nun, keine Medikamente ein. okay. Leiden Sie an bestimmten Vorerkrankungen? Ich nehme keine Medikamente ein. Ich habe eigentlich nichts bekannt. Nein. Okay. Ist Ihnen keine Vorerkrankungen bekannt? Nein, ich nehme Okay. keine Medikamente ein und ich habe keine Erkrankungen. Okay, verstehe. Okay, wie ist Ihr Appetit? Mit dem Appetit habe ich keine Probleme. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht abgenommen oder zugenommen und gewollt? Nein. Haben Sie Fieber, nach Schweiß? Nein. Okay. Haben Sie Hörstörung? Hörstörungen? Ja. Nein. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen bemerkt? Nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein. Okay. Haben Sie vor dem Anfall etwas gegessen oder haben Sie nüchtern gehabt oder haben Sie Nochmal, das habe nichts? ich nicht verstanden. Bitte nochmal. Okay, haben Sie vor dem Anfall etwas gegessen? Vor dem Anfall, Ja. ich habe ganz normal gefrühstückt, wie immer. Okay. Haben Sie keine Hunger gehabt? Wie meinen Sie das doch? Ich habe ganz normal gegessen. Ich sage doch, ich habe Frühstück gegessen. Okay. Es war ja mittags, als das passiert ist. Okay, Sie haben keine Taubheitsgefühl, keine Kribbeln. Haben Sie eine Lähmungserscheinung bemerkt? Ein bitte was? Lähmungserscheinungen. Lähmungserscheinungen? Ja. Nein, habe ich auch nicht. Habe ich nie gehabt. Okay. Ist Ihnen eine Blutarmut bekannt? Sehr gut. Nein, auch nicht. Also nicht bekannt. Ich weiß es nicht. Bis jetzt ist sowas nicht bekannt. Okay, ist Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bemerkt gegen Medikamente oder Nahrungsmittel? Penicillinallergie. Wie äußert sich die Allergie? Bitte? Wie äußert sich diese Allergie? Äußert, ne, mit weichem S. Äußert. Nicht äußert. Äußert. Äußert mit ganz weichem S. Ja, das ist so, ja, mir schwillt der Hals an und ich kriege Hautausschlag. Also das ist ganz schlimm, wenn ich das habe. Okay, haben Sie noch andere Allergie oder Unverträglichkeit? Bitte? Haben Sie noch andere Nein, Allergien? nur Penicillin. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Kilian? In der Jugend oder als Kind an den Mandeln. Haben Sie noch andere Operationen? Nein, nur Mandeloperation als Kind. Okay, haben Sie blässe Haut bemerkt? Nochmal? Haben Sie blässe Haut bemerkt oder Hautfarbeveränderungen bemerkt? Ach so, Sie meinen Hautausschlag. Nie Hautausschlag und Ausschlag, Hautveränderung. nie Ausschlag, wie rötliche Haut. Hautrötung? Hautrötung oder Also Sie meinen Bläs Veränderungen an der Haut bemerkt einfach. ja, blässe Haut. Zum Beispiel sind Sie momentan blass oder haben Sie blässe Haut bemerkt vorher? Ach so, haben Sie Blässe, Hautblässe bemerkt? Das ist so, ach so, haben Sie bemerkt, ach so, sind Sie blass geworden? Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Alles klar. Sie Hautblässe bemerkt. Nein. Nein, ich bin so wie immer. Ich sehe immer so aus. Meine Hautfarbe hat sich nicht verändert. Okay, Herr Kilian, was machen Sie beruflich? Bitte? Was machen Sie beruflich? Beruflich? Ja. Also, eigentlich bin ich von Beruf Dachdecker, aber ich kann das hier in Deutschland nicht machen. Deswegen mache ich so kleine Minijobs und arbeite in Garten und wie Gärtnerarbeit mache ich jetzt in den Gärten für andere Leute. Wissen Okay. Sie, ich kann das nicht machen mit dem Dachdecker, weil ich so Schwindel habe. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe Sie. Das ist gefährlich für Sie, wenn Genau, Sie Schwindel haben. deswegen habe ich damit aufgehört. Wir machen jetzt mehr so Gartenarbeit. Okay. Aber tritt Schwindel auch bei der Gartenarbeit auf? Ja, heute ist es aufgetreten während der Gartenarbeit. Darf ich fragen, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Wir haben keine Kinder. Wohnen Sie mit Ihrer Frau zusammen? Ja. Okay. Ich möchte ein paar Fragen zu Ihren Gewohnheiten stellen. Rauchen Sie? Ja. Seit wann und wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Stimmt, 30 Jahre schon. Und wie viele Zigaretten täglich rauchen Anderthalb Sie? Packungen am Tag. Anderthalb. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Bitte? Trinken Sie Alkohol? regelmäßig? Ja, ich trinke gerne Alkohol, aber ich habe damit nicht viel. Immer so bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, also nur bei Gelegenheit. Was Also nicht trinken Sie? täglich. Alles. Wein, Bier, Wodka, wenn es Feier gibt, trinke ich alles. Okay. Wann haben Sie letztes Mal Alkohol getrunken? Lange her, ich sag doch, das ist immer bei Gelegenheit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Feier war, das ist lange her. Okay. Das ist nicht momentan unser Thema. Okay. Nehmen Sie bitte nächste Frage nicht persönlich. Das ist Routine, eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen gehabt? Nein, natürlich nicht. Okay, ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Ja, meine Eltern sind noch am Leben. Sind Sie gesund oder leiden Sie an bestimmten Krankheiten? Meine Mutter ist gesund, mein Vater hat eine Herzerkrankung. Tuberkulose, aber kann ich nicht. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Sind Sie gesund? Sind Sie gesund? Meine Schwestern ja, mein Bruder ist auch herzkrank. Auch Ich weiß Herzkrankheit. aber nicht genau, was er hat. Okay. Wann haben Sie letztes Mal Ihr Blutdruck gemessen oder gemessen lassen? Eigentlich messe ich nie meinen Blutdruck. Okay. Sehen Sie manchmal Doppelbilder? Doppelbilder? Doppelbilder? Nein. Okay. Nein. Haben Sie Luftnot oder Schweratmung? Luftnot habe ich auch nicht. Bemerkt. Haben Sie Brustschmerzen? Eigentlich nicht, aber heute, nachdem ich bewusstlos geworden bin, habe ich jetzt auch leichte Brustschmerzen. Also ich habe das Gefühl, hier drückt etwas auf meiner Brust. Nein, ich habe das Gefühl, da sitzt einer drauf auf meiner Brust. Wie eine enge Gefühl oder Druckgefühl. Ja, genau. Leicht. Ja, so. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Haben Sie Todesangst? Nein. Haben Sie Bauchschmerzen, Herr Kilian? Bauchschmerzen? Nein. Bauchschmerzen, ja. Nein. Okay. Aber sie Ohrenschmerzen? Ohrenschmerzen? Ja. Nein. Okay. Ja, ich bin fertig mit meinen Fragen. Wollen Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ich hätte gerne gewusst, was es ist, weil ich habe schon lange Schwindel, aber ich bin noch nie bewusstlos geworden. Vielleicht können Sie mir sagen, was ich habe. Ja, Schwindel ist ein schwieriges Symptom. Symptom, nicht Symptom. Symptom. Sim Symptom, Symptom. schwieriges Symptom. Um eine genaue Diagnose stellen zu können, müssen wir noch ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Was? Zuerst möchte ich Sie ausführliche körperliche Untersuchungen, wie auch nörologische Untersuchungen. Dann werde ich ein paar bilgebendes Verfahren veranlassen. Ich möchte bei Ihnen auch Blut abnehmen, um einige Krankheiten auszuschließen. Bei der Blutbild möchte ich kleines bei der Blutabnahme Das möchte ich. können Sie nachher bei der Vorstellung sagen. Ist okay. Also muss Okay, ich jetzt bleiben oder darf ich nach Hause gehen? ja. Ja, Sie müssen bei uns bleiben, weil wir wollen zuerst alle Ergebnisse bekommen. Okay, alles klar. Bin ich mit einverstanden? Haben Kollegen andere Fragen? Fragen? Ich höre zu. Bitte schön, Kollegen. Nein. Wie oft kommt es so eine schwindelige Attacke? Ja, gute Frage. Wie oft und wie lange dauert? Und wie lange hält eine schwindelige Attacke an? Ja. Sie meinen, wie häufig ist Wie oft? Ihnen schwindelig, diese Frage? Und zweite, wie lange dauert der Schwindel im Allgemeinen an, Hocam? Sehr gut. Das ist unterschiedlich. Also Schwindel kommt immer wieder mal, habe ich oft. Wie soll ich Ihnen das sagen? Ich habe. Wie lange dauert? Das kommt so jeden Tag mal. Ja. Und das dauert immer so 5 Minuten an. 5 Minuten. Manchmal auch länger. Okay. Mehrmals. Manchmal habe ich mehrmals am Tag. Manche Tage habe ich gar keinen Schwindel. Ist unterschiedlich. Haben Sie gegen Schwindel etwas eingenommen? Nein, ich habe nichts eingenommen. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schwindel verbessert oder verschlechtert? Ehrlich gesagt nicht, weil der Schwindel war eigentlich nicht so stark immer. Es war so immer so ganz leichter Schwindel. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Ich habe zwar immer wieder Schwindel, aber es war nicht so ausgeprägt wie heute. Heute habe ich Angst gekriegt, weil ich bewusstlos geworden bin. Sonst habe ich immer nur wenig, also leichten Schwindel. Ich habe nichts genommen, nein. Mehmet, Der sen sus. Hausarzt hat ein Langzeit-EKG gemacht Ja. und das Langzeit-EKG war in Ordnung. Wie lange dauert Ihre Gartenarbeit heute? Bitte? Ja. Wie lange dauert Ihre Gartenarbeit? Was bedeutet, wie lange dauert Ihre Gartenarbeit? Ah, Das ich bedeutet, meine, wie viel wie Stunden? lange hat Ihre Gartenarbeit gedauert? Die ist ja jetzt schon Ja. vorbei, ne? Ja. Wie lange dauert Ihre Genau. Gartenarbeit? Heißt, dass ich arbeite noch, tue ich ja nicht. Also wie lange hat Ihre Gartenarbeit angedauert? Ja, genau. Ich habe angefangen zu arbeiten. Ich habe bestimmt 30 Minuten, 45 Minuten gearbeitet und dann kam der Schwindel und dann wurde er richtig stark und dann bin ich bewusstlos geworden. Gibt es bestimmte Auslöser für den Schwindel? Bitte? Gibt es bestimmte Auslöser für den Schwindel? Nein, im Alltag ist mir das nicht aufgefallen, dass irgendwas das auslöst, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, haben Sie bemerkt, ob es eine bestimmte Bewegung die Schwindel Nein, nein, hochbewegung sind? mit Bewegung hat das nichts zu tun. Schwitzen Sie bei dem Schwindel? Ob ich dann schwitzen, Ja. ob ich dann schwitze, nein, eigentlich nicht. Okay, und wenn ich Ihnen schwindelig war, mussten Sie sich übergeben? Ja. Übergeben? Genau. Ich musste mich noch nie übergeben. Haben Sie Ihren Blutdruck regelmäßig gemessen? Nein, habe ich ihm ja auch schon gesagt. Ich Ja. habe eigentlich noch nie meinen Blutdruck gemessen. Wenn ich mal beim Hausarzt war, der hat dann mal Blutdruck gemessen, aber es ist auch selten. Und dann war der Blutdruck aber in Ordnung. Okay. Der Patient hat gesagt, keine Hörstörung, dass sie keine Hörstörung habe. Hörstörung bedeutet Hörminderung, Ohrensäuse, alles, hocam. Also mein Ohrgeräusche. Ohrgeräusche, Ohrensausen, biliyorsunuz, Ohrensäuse, ja. Ohrensausengeräusch. Nein, habe ich nicht. Ich höre ganz gut. Ich habe das nicht. Okay. Wirklich nicht. Ich habe Schwindel, ja. Und heute bin ich das erste Mal bewusstlos geworden. Und heute hatte ich auch das erste Mal, beziehungsweise habe ich immer noch so ein bisschen Druck auf der Brust. Wann haben Sie Ihre Untersuchungen allgemein machen lassen? Sie meinen das mit der Halswirbelsäule? Nein, nicht nur als Wirbelsäule. Zum Beispiel Es ist nicht viel Schilddrüsenfunktion. gemacht worden, ehrlich gesagt. Ehrlich Schilddrüsenfunktion. gesagt, ist nur an der Halswirbelsäule ein Röntgen gemacht worden und ein Okay. Langzeit-EKG. Das war vor ungefähr 3 Monaten. Labor haben Sie mit Er dem Blut abgenommen. ja wurde abgenommen. Und das war das, was er abgenommen hat. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, war in Ordnung, hat er gesagt. Das Cholesterin war wohl erhöht, aber Ja. alles andere war in Ordnung. Okay, danke schön. Ich Können weiß wir aber nicht, wie hoch mein Cholesterin war. okay. Noch andere Fragen, Kollegen oder Arsatzgeschirr können wir anfangen, hocam? Teşekkür. Hallo, guten Tag, Frau Berersin. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich möchte den Fall Ihnen vorstellen. Ja, bitte. Herr Kilian Max ist ein 45-jähriger Patient, der sich bei uns notfallmäßig einem Bewusstseinsverlust vorstellte. Ja, das Senkop ist nach einem Senkop, Gartenarbeit. Moment. Senkop ist ein türkischer Begriff. Senkop gibt es nicht. Synkope. Synkope. Synkope. Nicht Senkop, Das Synkope. okay. Das Synkope Die ist Synkope. die Synkope sei nach einem Gartenarbeit aufgetreten. Zudem berichtete er, dass er seit einem Jahr schwindelig Vertigo habe. Schwindel hat, nicht schwindelig, Schwindel hat. Dass Ja, er seit Schwindel. über einem Jahr, ich habe gesagt, schon seit 3 Jahren, ne? 3 Jahre. 3 Jahre? Ich habe ein Jahr. Ja, er berichtete, dass seit 3 Jahren Schwindel habe. Ja, diese Schwindel sei Drehschwindel und ungefähr dauert 5 Minuten. Und Handelt sich bei diesem Schwindel um einen Drehschwindel und dauert laut Patient immer so circa 5 Minuten, ne? Genau. erwähnte, dass jeden Tag tritt diese Schwindel auf. Bei ihm sei keine Vorerkrankungen bekannt. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Bei ihm sei eine Penicillinallergie bekannt, die sich mit Exanthem und Halsödem äußere. Er sei Dachdecker, aber wegen Seiner, ihrer Symptomen, er, nicht ihr, wegen ja seinem Schwindel. wegen seiner Schwindel Übt er seinen arbeite Beruf nicht mehr aus? üb, übte er ja keine beruflich seine beruflich aus. Er arbeitet momentan ein Gartenarbeiter, Als Gartenarbeit. als Gartenarbeit. Er sei verheiratet und lebe mit seiner Frau zusammen. Er sei Raucher. Seit 3 Jahren rauche er anderthalb Packung Zigaretten. Was 40 Packers entspricht. 45. 30 Jahre, anderthalb Packungen. 45 Päckchen. Ja, richtig, 45 Packers entspricht. Er trinke regelmäßig gelegentlich Alkohol, Nicht Drogenkonsum. regelmäßig. Regelmäßig ist falsch. Entweder regelmäßig oder gelegentlich. Er trinke gelegentlich Alkohol und Sehr gut. Drogenkonsum wurden verneint. Bei der Sehr gut. Familienanamnese fand sich beim Vater Herzkrankheit und beim Bruder auch Herzkrankheit. Die sonstige Familienanamnese sei unauffällig. Ja, darüber hinaus erwähnte er, dass seine Langzeit EKG und Röntgen im Halsbereich und Blutabnahme unauffällig gewesen sein. Sehr gut gewesen sein. Aber Röntgen nicht im Halsbereich, sondern dann weiß man nicht, weil es im HWS-Bereich, Halsbereich. HWS, Halsbildungsbekehr. Ja, vor diesem Anfall habe ich ja 30 oder 45 Minuten im Garten gearbeitet. Und danach habe er ja erst einmal ihr Bewusstsein verloren. Sein Bewusstsein verloren. Sein Bewusstsein verloren. Nicht ihr, es ist ein Mann. Ja, richtig. Ja, nach dem Gartenarbeit habe er ja erst einmal sein Bewusstsein verloren. Er fügte hinzu, dass bei ihm erst einmal eine Druckgefühl, Engegefühl im Brust aufgetreten sei. Die Brust, ne, in der Brust oder auf der Brust aufgetreten ist. Die Nicht Brust dem oder Brust. der In Brust? dem, entweder in der Brust oder auf der Brust die Zünke. Ja, das ist die Ich Brust, habe deswegen der Brust. okay, die In Brust. der Brust. Und ist es auch nicht in nach dem Gartenarbeit, sondern nach der Gartenarbeit, weil es ist die Gartenarbeit. Okay? Okay, ja, nach der Gartenarbeit. Sehr gut. sei bei ihm erst einmal eine Bewusstseinsverlust aufgetreten und erst Sehr einmal gut. enge Gefühl aufgetreten. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Arrhythmie hin. Des weiteren Abklärung, Entschuldigung, differenzialdiagnostisch kommen Karotisinsuffizienz, peripherik beninpositionell peripherik Vertigo. Was nochmal? Was haben Sie gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Beninvertigo. Benim pozisyonel paroksimal vertigo. Benim Benin pozisyonel. paroksismal periferik Nein, so heißt das nicht im Deutschen. vertigo. Ja, das ist türkisch. Ja, das ist aber Ja, nicht türkisch, das ist deutsch. Paroxysmaler benigner Schwindel meinen Sie wahrscheinlich, ne? benigna Ja, Schwindel. Schwindel. Ne, das meinen Sie, Okay. ne? Ja, ich meine. Ja. Ja, Karotisinsuffizienz, Arrhythmie oder paroxysmal benigne Schwindel in Okay. Betracht. Ja, was noch? Ja, Sie meinen wir. den Paroxys, ach so, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen den paroxysmalen benignen Lagerungsschwindel, ne? Ja, Lagerungsschwindel. Ja, Den positionell, ja, Lagerung, ja, Lagerung. paroxysmalen benignen Lagerungsschwindel meinen Sie, genau. Das ist, wenn die Kristalle nicht mehr in Ordnung sind, ne? Wenn sich da Ja, Kristalle richtig. finden. Paroxysmaler benigner Lagerungsschwindel, haben Sie gesagt, kommt in Frage. Sie haben gesagt, es könnte sein, dass das was mit den Karotiden zu tun hat. Ja, richtig, Ja, was Karotisstenose noch? Ein und Karotisproblem könnte es sein, was noch? Anämie auch könnte sein. Ja. Könnte sein, klar, Differentialdiagnostik. Was noch? Subklavian Haben Sie den Patienten, wenn Sie Ihre Hauptdiagnose, haben Sie gesagt, ist Arrhythmie. Wenn Sie denken, dass die Hauptdiagnose eine Arrhythmie ist, Sie haben mich kein einziges Mal gefragt, ob ich Herzrasen hatte, ob ich Herzstolpern gespürt habe. Ja. Ich habe gefragt, Nein, Sie haben. Sie haben nicht gefragt, ob ich Herzrasen habe oder ob ich Herzstolpern habe. Ja. Ich habe Hat Herzrasen er? ge. Hat Der. der? Wa ja, Ja. wahrscheinlich wegen dieser Verbindungsprobleme konnten Nein, Sie nicht. Mehmet, der Patient hat gesagt, ihre Hausarzt, işte seine Hausarzt einmal Langzeit EKG Nein, nein, er hat aber auch nicht gefragt, der Herr Mehmet, Herr Yücel hat aber auch nicht gefragt, ob ich Herzrasen habe. Doch, ja, er hat Wenn gefragt, die, ja. doch, Er hat hat er gefragt, gefragt? ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Er hat Haben Sie, was habe ich gefragt? gefragt. Wegen Ja. Verbindungsprobleme wahrscheinlich haben Sie nicht Ah, und was habe ich zugehört. gesagt? Was habe ich geantwortet? Ich habe keinen Herzrasen. Ja. Ich habe Ja, gesagt, kein richtig. Herzrasen. Und wieso denken Sie, dass das eine Arrhythmie ist dann? Ja, Sie haben enge Gefühl und eine Senkope und schwindelig. Ich Okay, alles dachte klar. Hier ist alles gut. Also Ihre eine Verdachtsdiagnose ist Arrhythmie. Rhythmprobleme. Differentialdiagnose ist Schwindel, benigner Lagerungsschwindel oder Karotisproblem, Karotstenose. Was noch? Ja, Herzinsuffizienz. Nein. Wenn ich eine Ja. Herzinsuffizienz habe, wieso fragen Sie mich nicht? Luftnot habe ich gesagt, habe ich nicht. Nein, ja, Wenn ich eine richtig. Herzinsuffizienz habe, habe ich Luftnot. Und ich habe Unterschenkelödeme. Haben Sie mich nach Ödemen gefragt? Nein. Also Nein. die Differentialdiagnose kann man leicht ausschließen. Haben Ja. Sie Unterschenkelödeme und haben Sie Luftnot bei Belastung? Und ich habe gesagt, nein, ich habe nie Luftnot. Ich habe keine Luftnot. Ja, Sie haben keine Luft. Also Herzinsuffizienz unwahrscheinlich. Was noch? Ich meine, er sagt, dass er Druck auf der Brust hat. Ja. Was ist die häufigste Diagnose als erste, woran man denken muss, was man immer ausschließen muss, wenn ein Patient bewusstlos wird und Druck auf der Brust hat? Was kann es sein? Ja, wir müssen Ja, Myokardinfarktus natürlich, Akutkonzentrum natürlich, natürlich. Hat er aber nicht. Müssen Sie aber ausschließen, das müssen Sie sagen, ne? Wenn jeder Patient, der bei uns auf die CPU kommt, auf die Chest Pain Unit, jeder Patient, der in die Notaufnahme kommt mit Synkope, Die kriegen alle Herzenzyme. Jede Synkope kriegt Herzenzyme abgenommen. Immer. Und 12-Kanal-EKG. Weil wir wissen ja nicht, ob der asymptomatisch trotzdem, ne, einen stummen Infarkt hat. Also das geht nicht. Und er hat ja Beschwerden. Also Myokardinfarkt müssen Sie auf jeden Fall als Differentialdiagnose erwähnen. Was noch? Was müssen Sie noch erwähnen? Wenn ein Patient bewusstlos wird und schon lange Schwindel hat und dann jetzt Brustschmerzen hat, welche Differentialdiagnose müssen Sie erwähnen, außer Myokardinfarkt? Aortenstenose. Bitte? Aortenstenose. Aortenklappenstenose, sehr Klappenstenose. gut. Ja, richtig. Aortenklappenstenose kann es sein. Sehr gut. Schwindel, ne? Ist ja so. Dann hat man Schwindel. Er ist halt ein junger Patient, ne? Dann würde halt eine rheumatische Ursache in Frage kommen, ne? Der ist halt noch zu jung, ne? Vaskulitis. Aber ist ja egal. Aortenklappenstenose ist eine gute Differentialdiagnose. Typisch Schwindel, Synkope und Brustschmerz. Alle Trias, ne? Ja. Typische Trias für Aortenklappenstenose. Schwindel, Synkope, Brustschmerz. Super. Myokardinfarkt. Super Differentialdiagnose. Was noch? Ich habe Einer, nicht der viel gesagt. bewusstlos wird, Schwindel hat und Schmerzen auf der Brust hat. Was ist noch eine sehr, sehr gefährliche Diagnose, die man ausschließen muss? Flavian Syndrom und Arteritis. Aber Bitte? subklavian stil sendrom. Ja, aber das sind ja eher so Aber selten. Kopfbewegung, keine Kopfbewegung. Ja, Aortendissektion Ja, Aorten wagen. natürlich. Immer eine Aortendissektion ausschließen. Immer. Was Aber ist die häufig? Was ist die dritte? hocam Engegefühl in der Brust. Aortendissektion bedeutet sehr starke Schmerzen. Aber trotzdem, nee, aber er hat ja ein bisschen Schmerzen trotzdem. Er hat Schmerzen auf der Brust, er hat Druckgefühl. Muss man trotzdem Rückgefühl. ausschließen, geht nicht anders. Muss man erwähnen in der Prüfung als Differentialdiagnose. Wenn einer eine Synkope hat, Schwindel hat und Dingens, muss man das auch als Differentialdiagnose. Ich muss eine Aortendissektion ausschließen. Ich muss als erstes einen Myokardinfarkt ausschließen. Das sind die wichtigsten Sachen. Ja, ich muss eine Vorhofflimmern. Aortenklappenstenose, das sind einfache Sachen, die man ausschließt. Und dann kommen die neurologischen Sachen. Paroxysmaler benigner Lagenschwindel, das sind ja die harmlosen. Das ist ja nicht schlimm, wenn man das mal übersieht. Aber wenn Sie eine Aortendissektion übersehen, stirbt der Patient. Aortenklappenstenose stirbt er auch nicht sofort, ja, aber Myokardinfarkt kann er auch sterben. Und diese Sachen müssen ausgeschlossen werden. Myokardinfarkt und Aortenklappendissektion. Was kann er noch haben? Was kann es noch sein? Was müssen wir noch ausschließen? Wenn einer Schwindel hat, Synkope und Schmerzen, Lungenembolie, das ist auch tödlich. Das müssen Sie auch ausschließen. Wir Ja. wissen es ja nicht, kann ja sein. Ja. Das sind die wichtigsten Sachen, die man ausschließen muss. Lungenembolie, Aortendissektion, Myokardinfarkt. Dann kann man in Ruhe Herzultraschall machen, gucken, ob der eine Aortenklappenstenose hat. Daran wird er nicht sofort sterben, ne? Der ist ja jetzt im Krankenhaus. Aber die anderen Sachen müssen sofort ausgeschlossen werden. Und der paroxysmale benigne Lagerungsschwindel, kann sein, dass er das hat. Aber das ist total harmlos. Das ist so harmlos, da macht man ein paar Bewegungen und dann ist alles wieder in Ordnung. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Das sind so das muss man als Differentialdiagnose auch erwähnen. Das heißt, bei diesem Patienten eine Diagnose zu stellen, ist sehr schwierig. Und deswegen müssen Sie sagen, Synkope, Schwindel, Brustschmerz, da kommen ganz viele Diagnosen in Frage. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was der Patient hat, aber so würde ich das dann in der Prüfung, ja? Und da kommen sehr viele Diagnosen in Frage, aber ich würde erstmal mit den wichtigsten anfangen und mich langsam abarbeiten. Das heißt, ich würde erstmal gucken, EKG und Labor, ob der einen Myokardinfarkt hat, ne? Anämie war auch sehr gut. Anämie war auch sehr gut, ja? Aber das haben Sie auch schnell ausgeschlossen, wenn Sie Labor machen, ne? Das können Sie auch sagen. Das war wirklich auch sehr gut. Und da können Sie auch noch eine Frage stellen, wenn Sie das Gefühl haben, er hat eine Anämie. Sie haben nicht gefragt, ich habe gewartet, ob ich Teerstuhl habe, ob ich schwarzen Stuhlgang habe, ob ich Ja. Blut im Stuhl habe. Hätten Sie schnell ausschließen können, dann hätte der Prüfer gesagt, der ist gut, ne, der weiß, ne, dann Differentialdiagnose abgeklärt. Also, ich weiß nicht, was der Patient hat. Der Patient könnte viele Sachen haben, weil diese Symptome sind sehr breit, die Diagnosen. Ich würde erstmal das Wichtigste ausschließen, Myokardinfarkt, ne? Troponin, CK, CKMB. EKG. Stimmt's? Stimmt, aber Bilece? Genau. içtenke So, was machen Sie noch im Labor, um Lungenembolie und Aortendissektion auszuschließen? Welchen Wert müssen Sie im Labor machen noch? Dedimer. Bitte? Nein. Dedimer. Sehr gut, super. Genau die Dedimere, ein Wert. Und mit dem können Sie die Aortendissektion ungefähr, ne? Kann man nicht sicher, aber eine Lungenembolie können Sie sicher ausschließen, ne? Wenn es normal ist. Ja. Das heißt, wir machen die Dedimere, wir machen die Herzenzyme, ja? Und das EKG natürlich. Somit haben Sie mit diesen Sachen schon sehr viel ausgeschlossen, ne? Ja, So. richtig. Und danach können Sie natürlich in Ruhe was machen? Was machen Sie an Untersuchung? Ja, Herz-Ultraschall-Untersuchung. Sehr gut. Was für ein Ultraschall? Doppler-Sonografie und Echokardiographie. Sehr gut, genau. Da kann man sehen, ob der Patient Pumpstörungen hat, ob der einen Infarkt hat, ob er eine Herzinsuffizienz hat, Und ne? Und Herzklappen. genau. Und die Aortenklappenstenose sieht man super, ne? Sieht man nur im Echo. Sehr gut. Das haben Sie dann auch gemacht und Sie können ja auch mal auf die Karotiden dann gucken, ne? Mit dem Schallgerät. Alles erledigt. Fertig. Punkt aus. Jetzt sage ich Ihnen, was der Patient hat. Der Patient hat erhöhtes Troponin. CK, CKMB ist normal. Dieser Fall stimmt, was ich Ihnen erzähle. Der hat bei mir auf der Station gelegen. Das ist wahr. Das ist nicht gelogen. Ist nicht erfunden, ne? Das ist eine wahre Geschichte. Der Name ist anders nur. Alter und alles richtig. Und dieser Patient hat nur Troponinerhöhung, leicht, keine CK und die Dedimere ist auch erhöht. Was würden Sie bei einem 45-Jährigen, der synkopiert ist, ein unauffälliges EKG hat, echokardiografisch, sage ich noch nicht, haben wir noch nicht gemacht, ne? Wir haben das Troponin gesehen. EKG, Was würden Sie als EKG, erstes machen? EKG, Genau. Donald. Unauffällig. Bisschen Senkung V5, V6. Ja, ich würde gern Pulmonary City. Ja. Mit Dedimere haben Sie gemacht, ist erhöht. Sie machen es, Error. genau, okay. Ja, Sie machen aber zuerst, wir haben aber zuerst, ne, weil wir die Dedimere nicht von Anfang an mitgemacht hatten, ja. Lag bei einer anderen, Kollegin dieser Patienten, ne? Ich erzähle das nur, weil er danach zu mir gekommen ist, zur CPU. Vorher war er auf Normalstation. Da ist eine Katheteruntersuchung gemacht worden, weil das Troponin das erste bei 13 war und das zweite Troponin angestiegen ist auf 30. Ich hatte Troponinkinetik gehabt. Troponin ist angestiegen. Also haben wir eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Ja, das wäre super. Okay. Herzkatheteruntersuchung. Ein Gefäß ist verengt. Die haben das Gefäß aufgemacht. So. Würden Sie bei dem Patienten, die Dedimer ist erhöht, trotzdem ein CT machen? Ja. Sehr gut. Genau. Haben wir auch. Genau. Aber vorher sage ich Ihnen noch was. Danach haben wir ein Echo gemacht. Und wissen Sie, was wir im Echo gesehen haben? Die Aortenwurzel, wissen Sie, ne? Genau am Herzen, nur die Wurzel, noch nicht Aszendenz, vorher Wurzel, dann kommt die Aszendenz. Die Wurzel war 58 Millimeter. Ist das viel? Ja, Nicht viel. nicht viel, aber große, yani 58 Millimeter Aortenwurzel. 58, 5 Millimeter, 6, 65 Millimeter ist nicht operativ, aber große. Also ab 55 Millimeter bei symptomatischen Patienten ist das eine Notfallindikation für eine Operation. 5 und Ab 58, ja. 55, Ach, Aortenwurzel, ab 55 Millimeter. 58, 58 Millimeter. 55, 58 Millimeter. Sonder haben wir ein Dingens gemacht, ein CT, und im CT hatte er 61 Millimeter. Ist das viel? Nein. Ja. Ja, ich habe viele Patienten gesehen und 58 Millimeter lange Jahr. Aber okay, aber asymptomatisch, ne? Aber der ist symptomatisch. Der ist bewusstlos geworden und hat Druck auf der Brust. Ich denke, diese Patienten erstmal kardiologische unbedingte Synkope denken Wir und haben ein CT gemacht und im CT hat er keine Dissektion. Also schon mal ja. gut, ne? Dissektion ist ausgeschlossen. Aber Aorten ist Wurzel ist bei 61 Millimeter. Und bei Patienten, die symptomatisch sind, das ist aber egal, das ist zu speziell, das müssen Sie nicht wissen. Also haben wir in der Ich ja ich Herzchirurgie haben wir nein, vorgestellt ich und würde die haben gerne gesagt, wissen, Aort Clapping was geht. genau. Und die Aortenklappe nämlich, weil warum? Die Aortenwurzel war ja bei 61, der Ja. hatte auch eine hochgrade Aortenklappeninsuffizienz. Ja, okay. Hatte wirklich, also der ist 45 Jahre alt, ne? Der hatte, die Aortenwurzel war bei 61 Millimeter und weil die Aortenwurzel so weit ist, hatte er auch eine Aortenklappeninsuffizienz. Und zwar eine hochgradige Aortenklappeninsuffizienz. Das hat man im Echo dann gesehen. Das habe ich extra nicht gesagt, weil wenn ich das sage, dann wissen Sie sofort, was der Patient hat. Ja. Okay, verstehe. Ich habe eine Frage. Ja. Darf ich fragen? Als Differentialdiagnose können wir sagen, transhistorische iskämische Attacke oder Apoplexie? Auch kann man, natürlich kann man auch nicht ausschließen, ne? Der hat Schwindel. Manche Patienten kommen ja einfach nur mit Schwindel und Synkope. Das Einzige, was bei ihm nicht passt, ist der Druck auf der Brust, ne? Das passt nicht. Also trotzdem kann er natürlich, wir sagen im Deutschen, Läuse und Flöhe haben. Das bedeutet, hem pire hem bit olabilir. Das heißt, er kann Apoplex und Herzinfarkt haben. Natürlich, kann auch sein, ne? Also deswegen muss er natürlich trotzdem, wenn das jetzt mit der Aortenklappe nicht festgestellt werden könnte, also wurde, wenn wir das nicht gewusst hätten, hätte man natürlich auch noch ein CT vom Kopf gemacht, ne? Vielen Dank. Also wir haben das so gemacht, wir haben den Patienten dann innerhalb von einer Woche, also die haben nach 5 Tagen haben sie den Patienten sofort übernommen, wir haben den bei uns am Monitor gelassen, der musste monitorüberwacht werden noch und dann haben wir ihn mit Krankenwagen in die Herzchirurgie, der ist dann operiert worden. Eigentlich müssen Sie nicht wissen, dass eine Aortenwurzel das nicht, aber vielleicht können die sich fragen, wie teilt man eine Aortendissektion ein? Wissen Sie das? Ja. Wie? Mit Echokardiografie. Nein, Stanford A, Stanford B. Nein, ja. Ich kenne nicht. Aber So. ich glaube, das müssen Sie nicht wissen. Ja. Müssen die das wissen? Nee, ne? Müssen wir nicht, ja. So Ja, dieser müssen Sie Befund. nicht wissen. Das ist zu speziell, ne? Sie müssen nur wissen, Differentialdiagnostik, könnte eine Aortendissektion in Frage kommen? Und was ist Mittel der Diagnostik? Was muss man dann machen? Welche Diagnostik ist das Allerbeste dann? Haben Sie schon gesagt? CT-Angiografie, ne? Goldstandard. Goldstandard ist immer noch CT-Angiografie. Was kann man im Echokardiogramm schnell sehen? Perikarderguss. Ob Wasser im Herzbeutel ist. Warum sieht man das? Weil es blutet da ein, ne? Weil wenn das im Aszendenzbereich, Wurzelbereich ist, dann kann das in den Perikard einbluten. Muss nicht. 30% blutet in den Perikardbeutel ein. Dann können Sie sehen. Wenn man das bei Patienten sehen, haben die Glück gehabt. Dann hat man ganz schnell die Dissektion gesehen, ne? Dann macht man ein CT und dann weiß man, was der Patient hat. Aber nicht alle haben einen Perikarderguss. Goldstandard ist und bleibt CT-Angiografie. Und was muss man machen, wenn der Patient eine Dissektion hat? Wie muss der Blutdruck sein? Unter 120. 200? 120 systolisch Ja, sehr unter gut. dem. Muss unter 120 sein, unter 110 sogar. Der Blutdruck muss unter 110 sein, systolisch. Warum? Das ist Hypotonie, die wollen wir so haben, damit es nicht weiter blutet. Ne? Muss. Und welches Medikament ist Mittel der Wahl? Bei Patienten, damit der Blutdruck so niedrig gehalten wird. Auch bei Aortenaneurysma, wenn wir über 60 sind. Nifedipin, Beta-Blocker. Beta-Blocker. Marmutojam, ne? Beta-Blocker. Bei Ihnen auch? Ja, auch. Beta-Blocker. Mittel der Therapie ist ein Ja. Beta-Blocker. Aber das ist egal. Ich wollte nur, das sind so wieder so, Entschuldigung, das ist wieder etwas Kompliziertes, was ich vorgestellt habe. Aber solche Patienten kommen wirklich. Die kommen in die Klinik, ja? Und Ja. die sind bewusstlos geworden. Die haben Schwindel und ganz leichte Brustschmerzen. Manche haben keine Brustschmerzen, aber sie müssen trotzdem sagen, Patient ist bewusstlos geworden, Patient hat Schwindel. Ich weiß nicht, was der Patient natürlich genaue Diagnose kann ich nicht sagen, aber ich kann vermuten, ne, so und so und so und so. Ich schließe das aus und schließe das aus. Aus einer Fünf-Bunia-Pronose ist der Demian.